Gibt es für den Katholiken noch andere Pflichten gegen die Kirche? Jeder Katholik muss eine unbegrenzte Liebe für die Kirche haben. Schaut, was die Traditionalisten alles schon gesagt und geschrieben haben über die Kirche. Da fehlt es auch zu einem großen Teil an der Liebe für die Kirche. Weil, muss es so sein, weil die halten den Bergoglio und den Ratzinger und alle anderen, die da waren seit Roncalli, für einen katholischen Papst und verstehen dann die Welt nicht mehr. Kirche, wo es drunter und drüber geht und die aus 1000 Wunden blutet und was weiß ich, was soll ich sagen, wo Heresie gelehrt wird und Götzendienst getrieben wird, die kann ich nicht lieben. Also müsste man halt entscheiden, ob das die katholische Kirche sein kann überhaupt oder nicht. Und das können sie und wollen sie nicht entscheiden. Also, der Katholik muss eine unbegrenzte Liebe für die Kirche haben, das ist ja die Institution Christi und die Institution, in der wir gerettet werden müssen. Er muss es als die größte Ehre und das größte Glück betrachten, ja anzugehören, auch wenn das Verfolgung bedeutet oder Widerwärtigkeiten, und muss sich mit allen Mitteln, die ihm zu Gebote stehen, um ihre Herrlichkeit und Ausbreitung bemühen. Katholik muss sich auch im Rahmen seiner Möglichkeiten um die Verherrlichung und Ausbreitung der Kirche bemühen. Vor allem als Gefirmter. Vollständiger Christ kann er nicht sagen, es geht mir nichts an, dieses und jenes. Das geht jeden was an. Ja. Einfach seine geistliche Mutter seit durch Schmutz ziehen lassen, beleidigt werden lassen.